Ostern und herzlich willkommen zum Knackpunkt. Dem Knackpunkt, nein, dem Podcast mit zwei F und ohne Punkt. Blitzrunde. Hey, nicht lachen. So, heute haben wir wieder mal mit dabei Ansgar, den Krakelzeichner. Angelo, das alter Ego vom Osterhasen. Yes. Sven, hallo. Der Ansgars Husten rausschneiden darf. Verdammt, Blitzrunde. Ich werde gar nichts machen. Christian mit Ei und Tomate. Blitzrunde. Ja, dann hau rein. Ja, dann hau mal deine Blitzrunde raus zu Ostern. Jetzt habe ich sie vergessen. Oh. Okay, warte, wo kann ich einen Kick hören? Ja, nochmal von vorne anfangen. So, Anruf mit diesem Kontakt beenden. Das ist schon nicht so lustig. Eigentlich hätte irgendjemand vorher reagiert, dann hätte ich gesagt, meine Blitzrunde ist ausreden lassen oder unterbrechen. Aber weil ich ja so rigoros ignoriert wurde, so erfolgreich, so grandios ignoriert wurde, hat das den kompletten Humor jetzt gerade kaputt gemacht. Tja. Es wäre auch sehr witzig gewesen sonst. Ja, das stimmt. Also okay, gut, ist egal. Also wir nehmen noch weiter auf, nehme ich einfach mal. Ja. Ja, wir geben nicht auf. Also frohe Ostern euch alle. Wir haben ja schon sicher dicke Eier und so bekommen. Weil wir posten das ja in live und so. Ja, das mache ich gerade parallel. Also jeder, der den Kanal der unterstrich Knackpunkt abonniert hat bei Twitter, wird das natürlich jetzt live mitlesen. Ja, ganz klar. Oder so. Und ich möchte nochmal ein Zitat von vor der Aufnahme nochmal jetzt wirklich zwischenschmeißen, sonst geht das wirklich unter. Frisch vom Podcast, wann ist Ostern? Ostermontag oder so? Ich finde es immer noch gut. So, also diese Episode ist extra Bonus, bloß für Ostern. Damit sind wir auch endlich mal nicht mehr so zeitversetzt wie vorher. Das heißt, wir sprechen vielleicht mal aktuellere Themen an. Vielleicht aber auch nicht. Aber erstmal, was trinkt ihr denn so? Angelo. Bier. Danke, Angelo. Und du, Jens? Ich trinke Bier. Ja. Eistee Zitrone mit Kohlensäure. Schön. Anruf beenden. Pass auf, du hast ja noch einen Grund zum Beenden. Jacordia Cola, koffeinhaltige Limonade. Wow, steht das da wirklich drauf? Ja. Jacordia Cola. Welche Farbe hat die? Ah, ich habe gestern so viel getrunken, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Hör auf zu lügen. Nein, ich kann wirklich nicht. Noch ein Bier und mein Körper tötet mich. Warum trinkst du so viel? Ich kann nichts dafür. Warum? Es war ein 30. Geburtstag, ich kann nichts dafür. Ich konnte den armen Kerl die zwei Gästen Bier nicht alleine trinken lassen. Und den Met und den Kirschwein und den Wodka. Also warte, es ist sein Geburtstag und du lässt ihn nicht mal in Ruhe allein trinken. Bist du ein Arschloch? Ja, ist ein Arbeitskollege, weißt du? Oh Mann. Du musst alles wegtrinken, ey. Dich laden wir nirgendwo mehr ein. Die ladet mich auch so nie ein. Das stimmt. Und auch, jetzt wissen wir auch, warum. Vorher war das immer nur so ein... Nee. Ja, nee. Komm, hatet einfach den Angelo. Nee. Du bist doch der Rassist der Runde. Ja, das ist richtig. Ja. Nazi Aschi. Aber ich bin wieder mal am Warten auf einen Würfelwurf. Hat einer von euch Würfel in der Nähe? Ja. Das letzte Mal hast du dich auch nicht dafür interessiert, ein W4, was bitte. Ich gewürfelt habe. Ja, warte, ich würfel ein W4. 4. Das heißt, ich kriege ein Grafensteiner Alt. Gut, ich habe einfach nur eine Rolle Klebeband. Dann zählt das nicht. Dann muss ich das Alt nicht trinken. Soll ich nochmal werfen? Warte. Nein, euch kann jetzt nicht mehr getraut werden. Ups, doch, mir kann getraut werden. Ich habe diese tolle Würfel-App am Handy im Moment. Nein, Ansgar, was ist denn deine Vorhersage, was passieren wird? Jetzt nicht mehr. Okay, dann kriege ich ein 1. Ah, scheiße. Nein, du kriegst eine 2. Nein, meine 1-App sagt mein Computer dann über mich. Das heißt, ich habe jetzt die 1 Liter Bogenfels Premium Pilzdose. Ja, genau. Dann absoluter Zufall, dass die 1 gekommen ist. Wow, Leute, wer möchte denn einsteigen? Genau die Zahl, die ich hätte haben wollen. Prost! So wie jede Prost. Woche. Okay. Ja, wer fängt denn jetzt an? Ja, keine Ahnung. Auf! Okay, gut, dann möchte ich erstmal was vorlesen. Dr. Samoa Sexualberatung. Wachse ich nach dem Sex nicht mehr? Rachel, 50. Es ist schön, dass du immer noch dein Bravo-Abo hast. Ich habe seit einem halben Jahr einen Freund und allmählich wollen wir auch miteinander schlafen. Doch, da gibt es ein Problem, das mich sehr bedrückt. Als ich nämlich mit meiner Freundin darüber sprach, sagte sie, dass sich der Körper nach dem ersten Mal nicht mehr weiterentwickelt. Davor habe ich Angst. Also meine Figur ist noch sehr kindlich. Wenn das stimmt, würde es auch meine Mutter bemerken. Das will ich auf keinen Fall. Eine interessante Theorie. So stoppt man auch den Alterungsprozess. Oh. Ja, schön. Ja, nochmal, herzlich willkommen zur Osterspezialfolge. Mhm. Hey, Fastenzeit ist zu Ende. Wir können jetzt wieder etwas Fleischliches anpacken. Das ist richtig. So. Also. Ganz schöne Sache. Okay, wo hast du das jetzt hergeholt, bitte? Ja, aus der Bravo. Nein, das sag ich nicht. Richtig, aus der Bravo. Das sind wirkliche Bravo-Zuschriften. Wo sonst ist das Dr. Sommer-Team? Hast du denn keine Ahnung? Also, Junge, wenn du die nicht, von denen nicht die Frage haben möchtest, es ist ganz einfach, du kannst doch weiter wachsen, du musst bloß mehr Hormone einnehmen dafür. Also empfehle ich dir, nimm einfach die Pille deiner Freundin noch mit. Ja, auf jeden Fall. Da wird sich garantiert noch was tun mit. Und was auch helfen würde, einfach sich mal ein bisschen schütteln, dann fällt der Sand leichter raus. Mhm. Das hilft in den meisten Lebenslagen doch deutlich weiter. Ja, es ist so schlimm, dieser Sand in der Vagina. Ja, das ist richtig. Dieser Sand, immer ja. Dieser Sand. Wo kommt der her? Ist da einmal in der Wohnung, geht da nie wieder raus. So, dann wollen wir doch mal das Osterthema reinbringen und dann sofort wegwerfen. Blitzrunde! Hart oder weich gekochte Eier? Hart. Eindeutig hart. Weich. Hatten wir das nicht schon mal? Weich. Hatten wir das nicht schon mal? Das ist keine Antwort. Achso, warte mal, wir reden über essbare Eier, ne? Nee. Ah, schön, ne? Keine Rückfragen. Hart gekocht, aber ich meine, die Frage hatten wir schon mal. Okay. Oh, Christian, da muss ich nochmal durchhören. Keine Sau. Selbst wenn es ist Ostern, wir machen das ab jetzt zur Tradition jedes Jahr. Ja, ich glaube, ich mache das auch zur Tradition, einfach mal jede Folge ein paar Dr. Sommer-Sachen vorzulesen. Finde ich nämlich ganz witzig, muss ich sagen. Wenn ich so weit ein bisschen weiter lese. Tu es bitte für dich. Ach du Scheiße. Nein, tu es bitte für dich. Tu es nur für dich. Ja, ist okay. Ich finde es trotzdem super, was ich hier gerade lese. Das ist schön. Ist egal. Gut, okay. Wer hat denn das erste richtige Thema außer Ostern? Okay, wo ist jetzt denn da? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, das ist vom 20. März jetzt. Ist doch relativ frisch. Ja, 20. Zack Snyder denkt über weitere 300 Sequels nach. Hat er irgendwann in einem Interview zu Batman vs. Superman, Dawn of Justice, irgendwann gesagt. Mhm. Weitere Filme im Stil von 300 und 300 Rise of an Empire. 300 fucking Fortsetzungen, das ist doch scheiße viel. Wie viele Jahre will er da dran setzen? Boah, wow, du hast echt auch nur auf sowas gewartet, oder? Ja, natürlich. finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Nee, ich auch nicht. Weil ich sehe da... warte, es geht noch weiter. Nee. Es soll ein Film über George Washington im Stil von 300 sein. Das war gemein. Okay, okay, ist wieder interessant. Okay. Schon länger bekannt ist, dass Zack Snyder den 300-Stil gerne auf andere Zeiten und andere Orte anwenden würde. Alter. Französische Revolution. Geplante Projekte, ja, jetzt George Washington, dann Braveheart nochmal. Was? Gummibärenbande? Scheiße, das wäre mega cool. Also, hatten wir nicht irgendwann mal, ich hatte auf jeden Fall irgendwann mal bei einem Gespräch gemacht, dass ich auf jeden Fall finde, dass Gummibärenbande auch ein Gritty-Reboot verdienen würde. Das und Gargoyles. Oh ja, wobei die Gargoyles können gar nicht mehr Gritty werden. Aber ich würde auf jeden Fall oder so. Also okay, jetzt halte ich mich jetzt mal voll ins Aus und sag Scheiß auf Gargoyles. Nicht Fortsetzungen oder Sequels von 300, sondern einfach nur Filme im Stil von 300. Ja gut, aber was sind also Filme im Stil von 300? Filter. Das sind einfach so... George Washington. Ja, super. Warte mal, ganz schlechte Sepia-Filter, Slow-Mo und nackte Männer. 5 Millionen Leute schnetzelt. Ja, so wie Abraham Lincoln Vampire Slayer. Oh, du Scheiße. Ja, der ist auch gebombt, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab den nicht gesehen. Hat den einer von uns gesehen? Nein. Scheiße. Lass es euch sagen, wir sind alles Professionelle. Nicht so Professionelle, sondern wir arbeiten professionell. Nein, tun wir nicht. Katsching! Was, wir arbeiten? manchmal. Richtig machen. Ja, wir leben alle vom YouTube-Money. Ja, du meinst, ja. Money ist tot. Money ist... Und twittern, Money... Ist so geil, wie auch keiner sich beschwert, dass wir die ganze Zeit am Schlürfen sind. Nö, das ist ja auch egal. Soll sich die Masse, die das doch gerade hört, beschweren, dass du schlürfst? Ja, außerdem ist auch der Sven dafür da, zum Schneiden. Ja, wie soll ich das rausschneiden? Jetzt mal wir erst. Nein, ich erwarte ja nicht, dass du das tust. Ich erwarte bloß, dass wenn Beschwerden kommen, die an dich kommen. Das sollen die Praktikanten gefälligst machen. Ach du Scheiße. Was? Ey, wisst ihr was? Ich hab ja. Okay, Moment, okay, noch ganz kurz abschließend. Noch ganz kurz abschließend dann. Filme im Stil von 300, ja oder nein? Also ich würde nein sagen. Weil. Nein. Schon allein, wenn ich das höre mit George Washington, das passt einfach nicht. Fände ich auch nicht cool. Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken wollen. Also die vorgeschlagenen waren ein bisschen doof. Aber rein theoretisch habe ich nichts dagegen. 300 war gut und wenn es ähnlich ist, kann es ja auch ein bisschen mehr Richtung Sin City gehen und dann ist es ja schon was um einiges Cooleres. Das wäre natürlich mega. Ja. Okay, Sven, Entschuldigung, du bist dran. Nee, das werde ich euch, Entschuldigung, das war gerade, ich entschuldige mich bei allen, die gerade ein bisschen gehypt wurden, aber ich glaube, das erzähle ich lieber außerhalb, weil ich will dieses Gesamtthema, was damit wieder einhergehen wird, möchte ich nicht wieder aufleben lassen. Okay, dann mache ich mal einfach weiter, was ich gerade jetzt gesehen habe. Des Themas bin ich einfach überdrüssig. Das ist so, auch von heute sogar so frisch, das ist von vor 2 Stunden von MoviePilot. Der 50 Shades of Grey Produzent entwickelt den Metro 2033 Film. Ich weiß. Oh, ich bin raus. Ich hatte jetzt die Woche, glaube ich, nochmal über WhatsApp in der Runde nachgefragt, war Metro 2033 denn als Videospielverfilmungsding dabei, als wir uns darüber unterhalten hatten? Ich meine nämlich schon. Ja. Ja, war es. Ne? Ich hatte gesagt, XCOM 2. Aber doch nicht von dem. Warum? Fickt euch, Filmindustrie. Wir wollen Geld abhaben dafür. Ja, wir sind verantwortlich dafür, dass er so gehypt wurde, dass er gemacht werden musste. Ich möchte hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass dies nicht die Meinung des gesamten Knackpunkt widerspiegelt und dass Herr C. Einzig und allein für diese Aussage zur Verantwortung zu ziehen ist. Danke. Nein, so finde, das ich finde, ich finde meine können, Meinung oder? Spiegelt ja auch verdammt gut wider. Ja, okay. Ich möchte sogar noch so weit gehen, hinzuzufügen, dass ich diesen Film nur von jemandem sehen möchte, der sich auch mit dem Medium auskennt. Du verwechselst gerade Regisseur mit Produzent. Produzent ist bloß der scheiß Geldgeber und so. Richtig. Nee, das ja, muss selbst, nicht selbst das, damit zu tun haben. Selbst da muss es doch jemand sein, der eigentlich genau weiß, wofür er sein Geld ausgibt. Solange sie den Autoren der Bücher, auf denen die Spiele quasi beruhen, mit dabei haben und einen einigermaßen anständigen Regisseur, was bedeutet nicht Uwe Boll, fick dich, dann kann es... Fick dich, komm, Postel war jetzt nicht so schlecht, aber auch nur, wenn man da nichts falsch machen konnte. Was war nicht schlecht? Postel. Rampage war gut. Ja, wie gesagt, bei Postel kannst du nichts falsch machen. Ja. Rampage war gut, Herr Boll, würden Sie bitte nicht mich verprügeln, sondern bloß meine, bessere Hälfte. Bekannten. Wenn es geht und Sie danach noch Zeit haben, dann vielleicht nochmal Dungeon Siege, aber in gut, bitte. Und ich hätte gerne ein Cameo in Rampage 3. Alter. Du würdest mich echt ausliefern an Uwe Boll. Er würde alles für sofort, Geld tun. Alter. Er würde alles für sofort. Geld tun. Ich würde das mitfilmen. Oh, fuck Leute, yeah, Mann. Ich mach T-Shirts hört dazu. Hört ihr das? Okay, Hashtag, gut. Hashtag okay. Hurenlohn. Jetzt bei Twitter. Okay, wartet. Das muss für eine Sekunde bestraft werden. Ich lese jetzt nur Überschrift, ja. Name, Alter und den ersten Satz vor. Zu jung für okay. Petting? Fragezeichen. Kati 14. Mein Freund 14 ist total süß und lieb. Und jetzt das muss ich weiterlesen. Ne? Bilder in meinem Kopf. Ja, Angelo, ich weiß, du möchtest dich... Oh Gott, sie schreibt Samen. Halt die Fresse! Also, gut für euch, solange ihr halbwegs im gleichen Alter seid. Ja. Wonka Tickets. Ja, aber es ist 14 mit 14, also macht, was ihr wollt, okay, aber bitte keine Schwangerschaft und lasst sich zu nichts zwingen und so sind wir jetzt Dr. Wenn sich der Strohhalm verfärbt, sind Drogen im Glas. Ey, das ist ein ernst gemeinter Tipp jetzt. Jetzt mal wirklich ein Pro-Tipp an alle, die da draußen sind. Es gibt mittlerweile Strohhalme, ja, die sich bei bestimmten Drogen in bestimmte Farben wechseln. Das ist richtig. Oder die Strohhalme. Ist von der Gruppe Teenager entwickelt worden. Ja. Echt? Gibt's auch als Nagellack? Okay, aber trotzdem, ey, cooler Pro-Tipp. Leute, habt immer so einen Strohhalm dabei. Ja, aber das ist bei weitem nicht alle Drogen oder so, weil sonst würde das ja auch gegen Bier anklagen. Aber es ist besser als nichts. Ja, okay, sagen wir die gängigsten Drogen, die dir mehr schaden könnten in der Nacht. Oder zumindest die zu mehr schädigenden Handlungen in der Nacht führen könnten als der Alkohol. Der traurigste, trink nicht zu viel. Der traurigste und beste Trick ist einfach immer noch, wenn du schon trinken musst gerade oder willst, vertrau einfach niemand anderem dein Glas an und pass einfach auf, dass du das Glas nicht aus den Augen lässt. Nein, trink aus bescheuert kein scheiß Glas. Nimm eine Flasche oder trink mit aus dem Deckel drauf. Ja, oder Becher, oder woraus du gerade, oder aus der Handfläche, ist mir noch scheißegal. Lass das Ding nicht aus den Augen, wo auch immer du deinen Suft gerade herholst. Gib es einfach nicht aus der Hand, egal wie dumm es auch aussehen mag. So den ganzen Abend lang irgendwie immer eine Bierflasche in der Hand zu haben oder so. Und oder keine Ahnung, was auch immer. Geh einfach nicht alleine los. Hab Freunde mit dabei, die wissen, wenn irgendwas mit dir los ist, ist scheiße da. Ja. Und Leute, denen du vertrauen kannst und am besten auch noch vom gleichen Geschlecht oder die nicht auf dich stehen. Also, oder eher, die halt nicht auf dich stehen oder dich... Ja. Ja, also seid hör vorsichtig. Hör nicht auf Leute, die sagen, ich fahre dich nachher nach Hause. Gegenseitig auf eure Getränke und zur Not kauft einen von diesen supergeilen Strohhalmen. Und ich hoffe, er verfärbt sich. Alkohol-Tipps vom Knackpunkt. Hashtag Gesundheit. Richtig. Oh mein Gott. Nee, nein, oder seid Flaschenkinder. Das ist unglaublich schwer, irgendwas in die Flasche zu kriegen, wenn da ein Strohhalm drin steckt. Das stimmt. Nein, der Strohhalm gegen Drogen ist das Äquivalent zum Selfie-Stick. Das brauchst du bloß, wenn du keine Freunde hast, die Fotos von dir machen können. Wow. Okay. Und hört nicht auf Leute, die sagen, die fahren euch nachher nach Hause. Das hat noch nie funktioniert. Richtig. Und steigt nicht bei Leuten ein, die sagen, sie haben Schokolade. Das ist auch ganz schlecht. Wobei, ganz ehrlich, Ansgar könnte mit seiner Stimme jeden in einen alten Van locken. Mann war böse. Jeden. Und hey, das klingt jetzt doof, aber wir haben hier mit 14-Jährigen zu tun, scheinbar für die Fragen. Ach nein, das war ein Petting vorher. Ich häng schon. Das war bei zu jung für Petting. Zu spielen, das ist nicht unser Job. Das ist auch gar nicht unsere Zielgruppe, 14-jährige Mädchen. Alter. Doktor spielen. Alter. Das lese ich jetzt nicht mal, aber Alter. Jetzt doch, ja. Jetzt lies es vor. Nein, lies es nicht vor. Nein. Mach die Seite zu. Nein. Ich will da nichts mehr von hören. Nein, meine Fresse, du wirst von fucking Bravo geschockt. Oh mein Gott, ich muss dir echt mal ein Abo schenken oder so zu Weihnachten. Nein, es ist YouPorn Premium. Ich weiß ja nicht, wie alt das ist, aber die Überschrift einfach so, es riecht nach Fisch. Okay, nice. Geh zum Arzt. Von Eva 15. Okay, ich mach die Seite wirklich zu, weil die lenkt gerade ein bisschen zu hart ab. Sven, die lenkt nämlich von meinem Steht hier zu masturbieren. Sven, zum Glück, weil die lenkt nämlich von meinem Hauptthema ab. Schon Angelo? Auf dem Weg, denn du hast gerade mein Sexualleben auf ewig vernichtet. Kann ich jetzt mal die Dame der Wahl mal sprechen so und mich nicht entschuldigen? Nein. Jetzt müssen wir wirklich aufhören, sonst haben wir nachher nur solche Fragen plötzlich als Kommentare. Nein, also ich hab ein ernsthaftes Thema, aber Christian erstmal bitte. Du hast ein ernsthaftes Thema. Sorry. Ja, habe ich wirklich ein ernsthaftes Thema, was uns alle wirklich mal betreffen könnte. Ja. Dann muss ich dann so wegen Eier, Hodenkrebs. Vorher mit einem anderen wichtigen Thema. So, meine Idee, die mir nicht gekommen ist, weil ich bin ja wie immer diese amerikanische Situation mit Trump und Hillary und Bernie so schön am Verfolgen mit dem ganzen Diebesdreieck dort. Ja. Und das richtig Schlimme ist ja... Dreieck. Ja. Das richtig Schlimme ist, dass gerade es ist so, als ob Trump dieses riesige, gigantische Monster, was nicht aufgehalten werden kann. Und die wollen ja gerade diese Cockblock-Strategie machen. Mhm. Das Problem ist, wenn die es schaffen, das zu cockblocken, dass scheinbar 60% ihrer Wähler einfach ignoriert werden und dann bloß bei deren Treff der Kandidat gewählt wird, wird natürlich es für Aufstände kommen, jetzt wo man gesehen hat, wo ja scheinbar Leute einfach bloß passive Demonstranten und Schwarze und sonst wen einfach bloß verprügeln. die Fans von Trump. Also ist es dieses riesige Monster, wo einfach bloß Chaos entstehen wird. Und die einzige Hoffnung dagegen ist vielleicht Hillary oder Bernie. Und das Interessante, was mir aufgefallen ist, jetzt in den letzten Sachen, ist dies, dass Hillary angefangen hat, die gleiche Scheiße zu labern, die Bernie sagt. Ja. Ja, ist ja auch easy. Meine Theorie dahinter ist, dass die angefangen haben zu driften. Und wir haben jetzt eine Pacific Rim-Version. Wer von den beiden das ist, ist völlig egal. Wir müssen bloß, einer von den beiden muss in Gypsy Danger Demokrat den verdammten Republikaner zurück in den Rift hauen. Oh, oh, heißt das, wir haben Hashtag Politic Rim? Wow. Politic Rim, oh, sehr schön. Nee, ich dachte eher President Rim. President, oh. Political Rim finde ich aber schöner. Hashtag Politik. Willst du das auch in Englisch haben mit C? Ja, Political Rim. Ja, ja, ja. Bevor du die Sachen übrigens wirklich abschickst, korrigier, ob du richtig geschrieben hast. Das sieht teilweise echt scheiße aus. Zu spät. Gib Dorgen okay, keine Chance. Politikal mit C und dann ja. Rim, also R-I-M. Ja, ja, aber das ist nur die Fassung, die wir gerade haben. Ja. Und ich habe jetzt so die Frage, Rim, bitte, Bindestrich, Job. Was denkt ihr, werden die wirklich Risiko eingehen von Aufständen und nicht Trump kandidieren? Die Sache ist folgende. Das, was da drüben gerade abgeht, ist sowas Ähnliches, wie es hier in kleinerem Maße, aber auch schon für mich als kritisch zu betrachtend passiert. So AfD, ja. Es ist... Er hat das Wort gesagt. Ja, er hat drei Buchstaben gesagt. Ich meinte natürlich die Asozialen für Deutschland. Alles DFA. Und, die DFA, genau. Und diese ganze Trump-Geschichte in den USA, am Anfang habe ich geschmunzelt, ha, der will Präsident werden, so, und dann guckst du dir die Wahlergebnisse an und denkst dir, oh wow, fuck, also der meint das wirklich ernst und die Leute nehmen ihn ernst und okay, jetzt haben wir ein Problem. Auf der anderen Seite denke ich mir, gut, ich bin davon eigentlich nur wirtschaftlich betroffen, wenn überhaupt. Nein. Finde ich nicht, weil das Problem ist, es ist immer noch Amerika und er ist ja als Präsident eigentlich bloß der ja über die Truppen die Macht hat. Aber er hat ja über anderen Scheiß und hat ja die stärkste Partei dann wahrscheinlich hinter sich im Haus und im sonst was. Mhm. Also, und es ist halt viele Sachen, die mit Gesetzeslage und so angehen. Und das Problem ist, die EU richtet sich in vielen gesetzlichen Sachen ja trotzdem danach, was in der Amerika schon passiert ist. Ja, das ist richtig. Stimmt allerdings. Das heißt, nicht nur wirtschaftlich, auch in anderen Belangen. Und besonders, was ja Internet oder Grenzenöffnungen, Flüchtlingspolitik und so etwas anderes sein wird, garantiert sich auch zum großen Teil dort nachgerichtet. Ja, die Klimakrise. Du solltest allerdings immer im Hinterkopf behalten, dass man eigentlich in den USA immer davon ausging in den letzten Jahren, dass ein halbwegs, ich rede übrigens auch von George W. Bush, dass man eigentlich davon ausging, dass ein halbwegs, wie soll ich das sagen, politisch normal orientierter Mensch, der eigentlich mehr darauf, wobei bei George W. Bush ist das auch wieder so ein bisschen schwierig, der mehr auf Normalität setzt, beziehungsweise auch schon während seiner Kampagne setzt als er jetzt. Was ja das Einzige ist, worauf du diese These ja stützen kannst, weil er noch nicht einen einzigen Tag im Amt war. Ja. Ja, aber er hat haufenweise Scheiße gesagt, die du... Ja, richtig. Ich glaube, das widerspricht mir ja nicht. Das Schlimmste an Trump finde ich immer noch dieses, dass die Leute ihn teilweise mit dafür feiern, dass er öffentlich zu Gewalt und sowas aufruft. Wie oft sagt er immer so, ja, hier, die und die da hinten, die machen Schunk, ich zahle dir 10, 20, 25.000 Dollar, wenn ihr die verprügelt oder irgendwie sowas. Nee, er hat gesagt, ich biete euch... Maßstab. Er hatte gesagt, ich biete euch gratis rechtliche Verteidigung. Für den Fall, dass das passiert. Ja, und oh, wäre das Geld. Früher hätten wir so etwas nicht akzeptiert. Da wären die mit der Bahre hier rausgetragen worden. Da würden die verprügelt werden, solche Leute. Und dann kommt er noch so, ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch. Mein größtes Problem mit Trump ist dieses, dass er behauptet alles. Er behauptet immer das, was er gerade sagen möchte. Ich habe das nie gesagt. Hm. Aber doch, wir haben Aufnahmen, dass sie das gesagt haben. Nein, habe ich niemals gesagt. Das ist außer Kontext. Nein, das ist es nicht. Nein, habe ich nie gesagt. Ich möchte alle Menschen töten. Ich habe Iran verwechselt. Das hat er wirklich irgendwann, dass er zwei besser. Länder verwechselt hat. Ja, das stimmt schon. Er saugt sich einfach wirklich alles aus den Fingern, das ist leider so. Und trotzdem, ja, warum wollt ihr ihn wählen? Ja, weil er sagt die Wahrheit und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, das haben eure Lehrer auch getan, den habt ihr auch nicht geglaubt. Also. Ja, die wollten auch nicht Präsident werden. Aber ich befürchte, die werden leider ihn als Kandidat durchlassen. Ich befürchte, sie haben keine andere Wahl, weil das Problem an der Sache ist, wenn der Donald Trump der Präsidentschaftskandidat... Können wir bitte einfach nur Donald nennen? Ja, also wenn der so gute Donald, wenn der Trump... Der Trumpf. Der Trumpf. Wenn der Trumpf... jetzt habe ich... Ach Leute, jetzt lass mich doch mal ausreden. Gesagt. So, wenn der Trumpf Präsidentschaftskandidat für die Republikanerpartei wird, dann ist der... in Maßen immer noch manipulierbar und steuerbar. Wenn der nicht für die Kandidat wird, hat er ja angedroht, alles klar, dann mache ich meine private Kandidatur und finanziere die ganze Kampagne einfach durch mich selbst. Und die finanziellen Mittel hat er. Da habe ich mich mit dem Christian privat schon mal drüber unterhalten. Und es ist ein Horrorszenario, weil dann hast du dieses Riesenmonster, was rangezüchtet worden ist, und das ohne Reißleine, ohne irgendwas. So ohne Netz und doppelten Boden, alles total für den Arsch. Ja, ich zweifle nicht, dass er damit stärker sein könnte als die Republikaner. Nee. Aber... damit sind all die Leute, die einfach bloß Republikaner wählen, weil ich bin Republikaner, ich werde die immer wählen. Mhm. Die sind dann raus. Das heißt, du hast dann anstelle, sagen wir mal, es wäre ein gleiches Rennen, anstelle 50% Trump und 50% Hillary Clinton, hätten wir dann 50% Clinton, 40% Trump und 10% Cruz. Schwierig. Vielleicht haben wir noch Glück, wenn sich herausstellt, dass seine Hände zu klein sind, um Kulis zu halten und zu unterschreiben. So, wenn das sich nämlich bewahrheitet, dass seine Hände zu klein sind, um Dinge zu unterschreiben, dann sind wir sowieso fein raus. Ja, das ist richtig. Also die ganze Welt ist dann fein raus eigentlich. Jemand sollte einen Schrumpfstrahler entwickeln und auf seine Hände zielen damit. Ja, nee, Schrumpfstrahle auf den Rest seines Körpers, damit er passt zu seinen winzig kleinen Händen. Nur diese Haare, weil die nicht aus nicht lebendem Material bestehen, die bleiben immer gleich. Weil Synthetikfaser kannst du nicht gefahrlos schrumpfen. Ja. Oh, das wäre so toll, einfach bloß ein Film mit Trump, wo er mit Terminator-Technik in die Vergangenheit geht und die Haare keiner hat und dann, ha, ich wusste es! Ja, sind wir durch mit dem Thema? Ich glaube ja, mit Freude Politik sind wir. Nein, für diese Woche wahrscheinlich. Ja, diese Woche. Also, long story short, wir wollen nicht, dass Trump Präsident wird, aber wir möchten gerne, dass Donald wieder Trump ist. Ja. Hashtag McDonald Trump again. Ja. McDonald? Ja. McDonald Trump again. Haben wir ja auch schon mal gepostet bei Twitter. Ist jetzt den McDonald, nur Bacon. Sind wieder Trump-Wochen. Oh, so ein ekliger oranger Burger. Nee, danke. Aber Sven, du meintest doch, du hast so ein tolles Thema. Mit viel zu kleinen Gurken. Was? Und du hattest doch so ein tolles, ernstes Thema, was du ansprechen wolltest, bevor ich reingeplatzt bin. Nee, das ist schon... Ich möchte an dieser Stelle nochmal dazu ermahnen, dass das hier die Osterfolge ist. Ja, richtig, denn ich mache euch allen ein Geschenk, ihr Eier. Ah, das ist nett. Die Flasche. Nein. Ja, die habe ich in der Hand. Nein? Nein, die Sache ist einfach, ich meine, das ist schon echt ein tot diskutiertes Thema, aber ich weiß nicht mehr, wer war das? War das Mr. Gates mal wieder? Mhm. Was ich in Anlehnung an vorletzter Folge? Nee, vorletzter war das, ne? Kann das sein? Ist mir was unsicher, ich weiß nicht, was du ansprichst. Dass er sich ein sehr großes Ziel gesetzt hat. Das war... Das Ziel, das uns alle, ja, wobei nein, eigentlich nur mich, in irgendeiner Form betreffen könnte, nämlich er möchte konsolenübergreifendes Spielen ermöglichen. Mit dem Erzrivalen. Ja, das hatten wir, glaube ich, besprochen, ja. Echt? Cool, ich bin raus. Nee, also wir hatten es bloß. War das nicht, dass er Chef von Microsoft werden wollte? Nein, wollte er nicht wissen, was die Zähne... Mini, so lecker macht. Scheiße. Nee, es ist tatsächlich so, dass ja. Microsoft für Xbox hingegangen ist und irgendwo Gespräche angefangen hat über konsolenübergreifendes Multiplayer-Zocken. Sprich, was weiß ich, The Division gemeinsam mit Xbox 360-Spielern, PS4-Spielern und eventuell sogar PC-Spielern, wobei ich immer noch finde, dass PC-Spieler dann einfach den fieseren Vorteil haben, weil Maus und Tastatur zocken an der Konsole ist irgendwie nicht so cool und naja, Maus und Tastatur. Im Vergleich zu fucking Auto-Aim? Nö. Es geht, das Auto-Aim ist jetzt auch nicht so. Das stimmt wohl. Ich habe monatelange Erfahrung, Battlefield an der Konsole spielen zu können. Und glaub mir, Auto-Aim ist nicht so witzig, wie es sich anhört. Richtig. Das behinderte mich eigentlich mehr, als es irgendwie half. Richtig. Weil dann hatte ich nämlich gerade mal irgendwie so, sag ich mal, halbwegs eine Einstellung, wo ich getroffen hätte. Und dann irgendwie dann Kim McCorn und, ey, warte, nein, du musst dahin. Und, oh, fuck, nein, warum? Ich hatte ihn doch. Okay, also warum? Ich muss sagen, für mich ist natürlich was Schönes, wenn endlich die Konsolen miteinander nett spielen könnten. Besonders, weil die eh innen drin fast alle das Gleiche haben. Ja. Und die Spiele mittlerweile eh so ähnlich sind, alles ja diese Mini-PCs plus sind. Die Sache ist nur, dieses Shooter ist eins von den Art von Spielen, die vielleicht noch am schlechtesten sind. Also welche wirklich schnell reagieren muss und so. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher die Strategievariante vielleicht. Die ersten Tests. Das ist dabei eher auch entweder das oder Action Adventures. Also irgendwas, wo du sag ich mal, also ich sag mal, die großen Gewinner dieses Ganzen werden auf jeden Fall Spiele, also auf jeden Fall wieder Koop-Spiele sein. Ja, definitiv. Nicht unbedingt kompetitives Multiplayer-Gaming, sondern wirklich eher die Koop-Spiele. Die werden, glaube ich, echt die Riesengewinner sein. Nicht Sonic? Nein, nicht Sonic. Nicht Sonic. Hashtag fuck, kein Sonic. Dann bin ich für die Konsolenkriege gewonnen. Dann bin ich raus. I'm out. Nee, aber ich glaube, das wird nicht passieren. No Martini, no Party. Wir haben hier große verdammte Firmen, die gegeneinander ja antreten. Witzig, wie du Familie sagen wolltest. Ja. Große Familien. Also Don Bill Gates. Richtig. Don Gates. John Gates ist angekommen und tut so, können. Ja, ich wollte ja Frieden die ganze Zeit haben, aber wenn die den nicht wollten oder halt bloß so Terme, die ich nicht akzeptieren konnte, ja, dann ist es nicht meine Schuld, dass ich sie alle niederschießen muss. Warum sollte ich mich denn entschuldigen? Die haben doch geärgert. Ja. Das musst du dir echt vorstellen. Aber wir wollten Pate würfeln. Wie die Leute von Microsoft zum Pate-Thema an so einem großen Tisch sitzen und, ah, Don Gates, was sollen wir tun? Mit dieser Watte im Mund. Herrlich. Und seine Robo-Katze. Wir bauen ihm einen Rechner, den er nicht ablehnen kann. Und packt eine Kinect rein. Oh ja. Und installiert Windows 10 drauf. Lieber Bote von Sony, Du kommst in mein Haus und nennst mich nicht Pate. Schön. Aber komm, es ist Geburtstag von Windows 10. Do you even video game? Aber du weißt, es ist der Geburtstag von Windows 10. Richtig. Von meiner Windows 10 und so muss ich dir einen Wunsch gewähren. Richtig. Und dann als Bestrafung einfach. Musst du bringen 5 für Gramm. Ja. Aber dafür musst du always on sein. Super. Direkt auf Hanskas. Internet always on. Oh, ach, aua. Ja. Wow! Konsolen, das erinnert mich, wir hatten ja in einem der letzten noch das Thema kurz gehabt mit Konsolen ja auch, dass ja Xbox Aufwertungen für die Hardware machen wollte. Ja, ja. Und jetzt kamen Gerüchte und Gerede, dass die PS4 das auch möchte. Ja. Aber bei Xbox wurde es schon wieder dementiert. Ja, aber jetzt will die PlayStation 4 irgendwie bessere Grafikleistung machen, damit du eine 4K-Grafik auslastest. Ja, genau. Das schafft der Prozessor noch nicht mal im Ansatz. Deswegen, deswegen kommt ja die PlayStation 4.5 raus. Also es wird keine PlayStation 5 geben, sondern quasi eine neue PlayStation 4, die dann 4K möglich macht. Was ganz PlayStation 4K, okay. Nee, PlayStation 4. Was dann nochmal abcashen ist. Wow. Ich hab gehört, lohnt sich richtig für Leute wie mich, die vielleicht ein paar Exklusivtitel von der PS4 vielleicht mal spielen wollen würden, aber einfach im Moment gerade nicht so den Sinn da drin sehen. Und dann vielleicht, wer weiß, vielleicht werden die dann günstiger durch die neue Version und so. Und dann könnte sich das ja vielleicht sogar richtig lohnen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema ehrlich, schon hatten, aber ich werf's einfach mal dazwischen. Aber ich war nicht dabei, deswegen möchte ich mal kurz meinen Gedanken dazu geben. So 4K brauche ich nicht, auch wenn andere Leute das vom PC auf jeden Fall anders sehen werden. Ich brauche das einfach nicht mal im Ansatz. Du, zumindest heute nicht, Stand heute. Und die Sache ist, ich bin einfach auch der festen Überzeugung, dass eine Konsole das auch in den nächsten 10 Jahren nicht schaffen wird, wenn die Entwicklung, was Hardware-Sprünge angeht, so weitergeht. Deswegen, wenn ich mich von dieser Illusion befreit habe und einfach akzeptiere, dass 1080p so das große Ding der Konsolen wird, dann lebe ich in einem guten Zeitalter und kaufe mir die PS4 dann irgendwann, wenn sie einfach nur noch gefühlt 3 Euro kostet. Und habe Spaß mit ihr. So in so einer Krabbelkiste. Und ah, guck dir das an, um PS4. Ihr. Wie süß. Teddy Restpost. Hier, 20 Euro. Hey, die kannst du gerade 1080p, ja, ich weiß. Boah, voll retro. Ich als großer Sony-Fan. Stellt euch mal die Zeiten vor. Die Zeiten vor, in der wir über eine PS4 so reden, wie über ein Super Nintendo oder Nintendo. Boah, weißt du noch damals? Mm. Nicht nee, Virtual das, Reality, wo nee, du wirklich noch Daumen bewegen. Das wird heute nicht mehr passieren, Mann. Das wird heute nicht mehr passieren. Nee, glaub was ich denn? Nicht. Achso, das ist so nostalgisch, darüber sprechen. Ähnlich wie wir damals halt Super Nintendo hatten, als wir 7 oder 8 waren oder 9 oder 10, ist die heutige Generation 9 oder 10 halt mit PS4 ja aufgewachsen. Mhm. Die machen das vielleicht. Also mein Punkt ist bloß, dass jetzt, guck mal, wie viel garantiert eine Super Nintendo oder so wert ist oder die Spiele oder so. Der Nostalgia-Flash und so hat die Preise auf jeden Fall hochgetrieben im Vergleich zu 10 Jahren vorher. Wobei, wie viel kostet gerade? Ich habe das letztens erst gelesen, ich will das jetzt nicht groß zum Thema machen. Ein Startup ist, glaube ich, irgendwie auf den Markt gekommen, die bauen eine Konsole, die ganzen alten Retro-Konsolen in sich vereint. Oh, Super Nintendo, Sega Mega Drive und so weiter und so fort. Also eine PSP, geil. Nein, die gibt's aber schon. Die bauen eine Konsole, die quasi firmenübergreifend alles verwerten kann an Spielekassetten und so. Also Sega Mega Drive, ach Super so. Nintendo. In einer einzigen Konsole. In einer Konsole. Das gibt es auch schon. Ja, aber dann machst du halt, ich habe hier diese eine obskure Konsole noch dazu. Ich bin der Einzige, der alle hat. Ja. Das ist doof. Ich meine, fucking hell, wir haben Rechenleistung wie sonst was. Machst du das in den PSP oder Vita oder ich glaube wahrscheinlich der NDS kann auch schon eine gute... Okay, sorry, das ist das erste und einzige, was ich gefunden habe. Gibt es bestimmt auch irgendwo günstiger, nur so von wegen, Leute, gibt's schon. Ja, also der kann, also ich glaube für NDS oder so, der kann wahrscheinlich auch die Scheiße. Ja, die sieht anders aus, und sonst die ich was gesehen hatte. Das war so das erste, was ich gefunden habe. Die hatte so eine rote Klappe vorne und da waren dann halt, hinter dieser Klappe waren alle Controller-Anschlüsse, die du brauchst. Naja, so rot-schwarz. Wir sehen gerade den Hyperion Retron 5. Mhm. Für so, was kann viel. Der denn? Der kann NES, Hyperion, SNES, Famicom? Nintendo Family. Famicom ist japanisches NES, die Originalkonsolennamme. Ah, okay, Family gut. Dann, ja, okay, da kann dann Sega, Mega Drive, Genesis, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced und ja. Also, ganz ehrlich, wäre mir das Geld nicht so wirklich wert, wobei, wenn ich so gegenrechnen müsste, wenn ich mir wirklich alle Konsolen dann neu kaufen müsste, okay, cool. Wenn man es braucht... Wenn man es da wirklich zu Hause braucht, okay, kauft es euch. Aber was soll das ich Ding mag jetzt, mein Essen. Was soll das Ding jetzt kosten? 200. 190. Ja, siehst du, das ist schon so, das ist das Plastik nicht mal wert, was da drin ist. Ja, aber die Sache ist, diese Konsolen, die Dinger, ja, das heißt aber, sind trotzdem ja mehr wert, als du eigentlich dafür zahlen wollen würdest oder so. Weil Sven hat ja vorher gemeint, für 3 Euro oder so die PlayStation 4. Das wird niemals mehr passieren. Das war jetzt aber sehr plakativ in den Raum gestellt mit 3 Euro. Aber trotzdem, ich zweifle, dass die Dinger wirklich weit über unter 100 fallen werden. Mit unter 100 rechne ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, für 100 Euro, für eine gut erhaltene Gebrauchte, würde ich auch jetzt schon zahlen. Nee, aber ich meine 100 für in 15 Jahren selbst oder so, würde ich sagen, wird das nicht fallen. Einfach, die bleiben bei dem Standard. Leute haben gemerkt, hey, ich möchte ja vielleicht mal ein bisschen später doch noch mit der Konsole spielen oder so. Die einzige Ausweg könnte sein, wenn einfach bloß nichts mehr funktioniert, weil PlayStation Network irgendwie umgeschaltet wurde. Das mit den 3 Euro ist vielleicht realisierbar, wenn du Glück hast bei eBay. Ja, aber ist da nicht wenigstens... Ja. Ich weiß nicht genau die Chips und so, aber ist da nicht halbwegs 3 Euro Gold schon drin? Ich habe keine Ahnung. Ja, das aber es gibt ja bestimmt auch ganz blöde Idioten, die setzen dann so eine Konsole rein und geben keinen Mindestpreis an. Und wenn ja, du dann wirklich Glück hast und das ist dann so irgendwo falsch geschrieben und kein Schwanz findet das über die eBay-Suche, wobei eBay da mittlerweile echt gut ist, auch die Sachen zu finden und die anzubieten, dann kannst du wirklich Lack haben und einfach so, keine Ahnung, was weiß ich denn, 6,90 Euro Versandkosten oder sowas und dann irgendwie 10 Euro Gebot oder so und dann hat sich's so. Ja. Wann ist das letzte Mal, dass ihr so einen Deal gemacht habt bei eBay? Boah. Einen richtigen? 10 Jahre. Kurz überlegen. Ich habe jetzt länger nichts bei eBay wirklich ersteigert. Ich habe ab und zu Glück gehabt mit Brettspielen, die dann teilweise 30 bis 50 Euro kosten, die für einen Euro zu schießen, wirklich. Ja, zu jedem Brettspiel ist dann ja was. Man kann aber auch Pech haben. Ich habe mal ein Kühlungssystem ungeöffnet, also noch in Schrumpffolie verpackt, im Wert von 40 Euro für einen Euro verloren. Also das ist... Das ist Risiko, sicher, aber das kann funktionieren, so wenn man, wenn, wie Sven sagt, wenn Leute zu dumm sind, dass die Sachen nicht richtig beschreiben oder falsch benennen oder so, dann kann man da echt Glück mit haben. Ja, aber das ist auch ein schrinkendes Fenster der Gelegenheit. Das ist nee, die Dumme sterben nie aus. Dumme sterben nie aus. Weil wie gesagt, eBay hat mittlerweile selber, weil es gab ja früher auch so Internetseiten oder so, die häufigsten Verschreiber oder so für irgendwelche eBay-Artikel. Die das dann auch wirklich noch supportet haben, aber mittlerweile hat eBay halt auch so eine Datenbank und sucht halt auch dann mit diesen Verschreibern dann extra und packt die dann irgendwie noch mit in die Suchanfragen mit rein. Also das passiert schon alles mittlerweile. Sven? Was es ja vor ein paar Jahren noch nicht gemacht hat. Sven? eBay, gerade ja, jetzt, neues Angebot, noch für 6 Tage, 21 Stunden. Eine PlayStation 4 inklusive Plus-Account mit über 20 Spielen. 1 Euro also 1 Euro reingesetzt, ohne Sofortkaufen-Ding. Ja, 6 Tage. Ja, aber geht noch 6 Tage. Richtig. Geht noch 6 Tage. Warte, wenn es einer ist, dann kannst du sehen, ja, eine Tendenz. Ja. Oder hier, Sony PlayStation. Noch 2 Tage. 2,50 Euro. Was? 2,50 Euro. 2 Gebote. Was? Bitte mal kurz. Ist es bloß der Pappkarton? Nein. Stimmt. Das ist nur der Pappkarton. Google Cardboard. Ja, nein, weil es ist ja häufig genug gewesen. Du zahlst auf die Originalverpackung. Richtig. Na gut, hier sind noch einige Angebote mit halt Sofortkauf 300, 350, 339, aber die sind auch für 1 Euro reingesetzt. Also. Ja, aber trotzdem, die ändern halt nicht. Also es ist, du kommt siehst, noch. Leute gucken da vielleicht in ein paar Jahren, aber ich zweifle, dass sie jemals über unter 100 sind. Was ist denn mittlerweile eine PlayStation 3 wert? Eine PlayStation 3? Ja. So kann ich mir am Markt. Ja, aber auf eBay oder so, auf dem zweiten Markt. Weil es ging ja um die Zukunft, Ahnung, dass sie irgendwann günstiger werden. Wer kauft sich so einen Dreck denn noch? Oh, wow, oh. Oh, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. ach, meinst du, achso, das hier meinst du. 1 Euro 4,99 Versand, PlayStation 4, 500 GB Version schwarz. Mhm. 4 Tage, 23 Stunden. Nein, Hans, gar nicht so schwarz. Oh, Leute. Das hast du jetzt gesagt. Blitzrunde. Hase oder Küken? Hase oder was? Küken. Hase. Eindeutig in jeder Hinsicht. Küken. Fuchs. Hase. Ja. Küken. Wieder ein Unentschieden. Gottverdammt. Mhm. So kombiniert zu einer Einigung, oder? Ja, ja. Das hier ist. Was war vorher da? Hase oder Küken? Darum funktioniert nicht. Politik nicht. Blitzrunde, Eier oder Karotten? Leute haben eine eigene Meinung. Leute haben eine eigene Meinung. Politik funktioniert nicht. Eier. So. Angelos Blitzrunde überspringen wir jetzt mal, weil ich irgendwie glaube, dass er was anderes gefragt hat, als das, was man hörte. Eier oder Karotten? Eier. So. Wirklich? Wir springen darauf an? Ich glaube auch Eier. Hey, es ist eine ehrlich gemeinte Blitzrunde, oder? Also... Nee, auch nicht, dass deine übergangen werden. Das ist eine Innuendo-gemeinte Blitzrunde. Das ist richtig. Aber gut. Ich habe das Gefühl, dass bei Eier mehr Brüste rumspringen. Deswegen. Und wieder erklärst du dich. Du sollst es nicht erklären. Ich weiß, aber ich finde es trotzdem gut. Du bist raus. Brüste. So, erstmal Brüste googeln. Brüste. Für Leute, die sich gerade fragen. Was ist denn die Bravo-Seite? Warum? weil du weil ein Google 13-jähriges sich merkt, Mädchen bist. Können wir bitte zum Film kommen? Ja, vorher hatte ich was. Ihr hört euch, es hat aber auch mit Film zu tun. Ihr hört euch ja gerade ein bisschen fröhlich an. Ich weiß nicht, Ansgar, ob du das mitbekommen hast. Mit Ansgar habe ich ja schon geredet. Ja, ich weiß. Ein Thema, was ich ansprechen würde. Ja. Gott verdammt, ein weiterer Indiana Jones Teil. Mit Harrison Ford, dem alten Sack dabei. Ja, ich hab nur. Ohne Scheiß, das könnte mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen, ob noch ein Indiana Jones Teil kommt, ohne Witz. Aber ich habe mich damit ja schon selbst disqualifiziert und. Sven aus Confi entfernen. Nee, aber mein Punkt ist nicht, euch traurig aus zu machen, aber Leben. Was könnte den Film retten? Shia LaBeouf. Oh, warte, nein, warte, das haben sie in Teil 4 versucht. Just do it! So wie ich das mitgekriegt habe, führt Steven Spielberg Regie. Ja, richtig. Hat er auch beim letzten schon. Ja, wirklich? Ja. Ja. Okay, dann ist das nur ein Garant dafür, dass das ein weiterer Tritt in die Eier wird. Ah, Eier haben gewonnen. Ostern. Schön. Ostern, Ostern, nee, Ostern. Ich dachte, würde es funktionieren, wenn er sterben muss? Nein, dann können sie ja keinen sechsten Teil machen, wenn er stirbt. Ja, deshalb. Nee, warte, doch. Nee, sechster ist doch dann der jetzt. Nein, ist der fünfte. Oder, ah, nee, ups. Ja, nee, ey. Das Videospiel zählt ja nicht. Richtig. Ja, ich weiß nicht. Also ich auch wenn es schön um Landes ging. Ich würde mich auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite weiß ich, also ich sag's mal so, klar, wenn der Film rauskommt, ich werde ihn mir bestimmt angucken, aber ich werde eine sehr, sehr, sehr niedrig gehaltene Erwartungshaltung dem Film gegenüber haben. Einfach, weil ich nicht glaube, dass der qualitativ mir irgendetwas in die Richtung geben kann, was mir die alten Filme gegeben haben. Es ist ja auch so. Star Wars hat den Punkt nicht geändert jetzt? Bitte? Seine Leistung in Star Wars hat jetzt deinen Standpunkt auch nicht geändert dazu? Nee, gar nicht. Seine Rolle in Star Wars war, okay, ich beende meine Karriere und ich danke ab. Das war sein Teil für Star Wars. Psst, Spoiler! Nein, nein, nein, nein, nein, das nicht. Sondern also ich rede davon, dass er seine Karriere quasi an den Nagel hängt und beendet. Mhm. So, zum Beispiel die Szene, wo Chewie und Han Solo in den Millennium Falcon reinkommen und er sagt, Chewie, wir sind zu Hause. Ja. Den Teil, den haben sie im Eingangsbereich eines Altenheims gedreht. Und das war ernst gemeint, was er sagte. Die haben das nur so lustig gefunden, dass sie es einfach drin gelassen haben. Oh verdammt, ich will jetzt Chewbacca so mit Alzheimer haben. Aus. In Hollywood. Jesus, ich will diesen Indiana Jones Film nicht. Dann lieber Stand By Me, der war wenigstens gut. Ich denke, oh, du willst die Zwangsüberleitung. Oh ja, das war eine sehr schöne Zwangsüberleitung. Stand By Me 2 wäre top. Oh. Also erst einmal, wir sind ja... Hä, wie? Wie soll das gehen? Von denen ist doch nur noch einer übrig. Ja und? Der hat doch Kinder. Spoilerwarnung für Stand By Me. Und wir sollten vielleicht mal anfangen, Leuten erklären, was es denn jetzt ist. Weil wir machen ja... Bei Knackpunkt immer ein paar Themen grund so durcheinander, aber wir machen immer als letztes Thema einen Film, den wir uns angeguckt haben von der Liste der 250 besten Filme von IMDb. Jetzt muss ich es erklären, kotzt an. Diese Woche war Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers mit dabei. Ansgar, möchtest du den vielleicht mal zusammenfassen? Oh shit, jedes Mal, wenn ich das mache, dann rege ich mich auf. Ich versuch's aber mal, okay. Also es geht um vier Jungen aus, ich glaube, das sind 50er, 60er Jahre. Mhm. Die Autos sahen jedenfalls so aus. Und es gab Greaser. Also es spielt irgendwie irgendwo zwischen den 50er, 60er Jahren. Vier Jungs erfahren, dass ein anderer Junge aus der Stadt, der in dem gleichen Alter war, wohl umgebracht wurde und machen sich auf die Suche nach dem. Da sie, einer aus der Gruppe hat irgendwie gehört, wo der wohl liegen soll, tot, und dann reisen die dahin, um den zu suchen und zu finden. Weil also nicht, dass er umgebracht wurde, bloß, dass seine Leiche lag. Richtig. Nee, er ist nicht getötet worden. Es ist nicht von Mord oder so die Rede, sondern der soll irgendwie einen Unfall gehabt haben und soll da liegen. Der soll vom Zug erwischt worden. Genau, richtig. Deswegen soll er da irgendwo an diesem Fluss liegen, in der Nähe von den Eisenbahngleisen. Die Grieser waren das nicht. Hm? Hab ich das echt Vielleicht hätte ich nicht trinken sollen, als ich so schön sah. Karl, ich habe auf Englisch gesehen. Wo hast du gesehen? Ja, ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Das, vielleicht liegt es auch daran. Nein, okay, jedenfalls, ja, auf jeden Fall liegt er irgendwo ein, zwei Tagesreisen entfernt an irgendwelchen Gleisen an so einem See oder sowas. Und die Jungen machen sich halt auf so eine Campingtour ziehen auf so eine Campingtour los, um den zu suchen. Ja. Und erleben dabei spannende Abenteuer. Schleichen sich auf Schrottplätze oder kaufen für weniger als $1 4 Flaschen Cola. Nee, etwas mehr als $2. $2,37. Halt doch die Fresse, Vater, wenn ich rede. War die 50er nicht toll? Ja. Für unter $5 habt ihr für 4 Leute Essen und Trinken gekauft. Ja. 4 Kinder. Richtig, 4 Kinder. Aber es hat am nächsten Morgen noch für ein Frühstück gereicht. Ja, aber auf jeden Fall erleben die halt spannende Abenteuer. Die unterhalten sich über Themen, Familienprobleme zum Beispiel oder Comichelden zum Beispiel. Wer würde gewinnen? Der echte Superman oder eine Cartoonfigur? Einer der geilsten. Die Begründung war auch so: Wie soll denn ein Cartoon Superman besiegen? Superman ist echt, der Cartoon ist nicht echt. Ja, Mighty stimmt, Mouse ist bloß ein Cartoon. Stimmt, Mighty Mouse war richtig, das. Richtig, genau. Mighty Mouse. Superman ist echt, Mighty Mouse ist nur gezeichnet. Ja, und dann, okay, du hast recht, aber es wäre ein höllisch guter Kampf. Ja. So, und dann. Ich glaube, die gruseligste Szene des Films ist nicht mal wirklich, wo sie später die Leiche finden, sondern wo sie in dem Fluss sind oder in diesem Morast da am Kämpfen und dann später rausfinden, dass sie überall Egel an sich dran haben. Mhm. Ganz ein Blutegel. Mhm. Und damit sind wir auch wieder bei Ostern, denn einer hatte irgendwie die Blutegel an den Eiern. Boah. Das war voll gruselig, wie er sich dann in die Unterwäsche greift und so einen blutigen Egel da rausholt. Ich muss sagen, diese Szene war auch ein kleines bisschen Hashtag Wonka-Tickets. Ja. Ja, das stimmt. Also heutzutage könntest du einen Film mit dieser Szene nicht machen. Echt? In diese Richtung habt ihr gedacht? Wow, Leute, wow. Wow. Hey. Es war eh dieses 50er, dass die Kinder... Ja, es ist gerade vor ein paar Tagen ein Kind verschwunden und man weiß nicht, wo es ist, aber die 4 Kinder können weggehen und keiner hat ein Problem damit. Ja. Ja, kriegt doch keiner mit. Sie sagen ja, haben ja niemandem was... Ne, doch, die hatten irgendwie abgesprochen, dass sie immer irgendwie bei wem anders übernachten. Ja, genau. Alle dann denken, ja, passt schon. Ja, aber, und diese Erklärung mit, dass es ja Abenteuer besteht, ist so, eigentlich sind es so Nicht-Abenteuer, die sie wirklich haben. Es ist, bis auf das eine mit dem Zug, was wirklich um einiges drastisch ist, wegen dem scheiß Fettarsch, ist es einfach nur so Nicht-Ereignisse, die aber wirklich bloß wichtiger erscheinen, halt einfach bloß, weil es junge Charaktere sind. Also für sie sind es gigantische Barrieren. Und Sachen, die wirklich das Leben ausmachen für alle komplette Instanz. Das sind in dem Alter doch auch riesige Barrieren gewesen, oder? Ja, in dem Alter natürlich. Ja. Aber auf rückblickend gesehen, Lebenserfahrung oder sonst was, oder Abenteuer, oh, wegrennen vor einem Hund, das ist nicht so das Große. Ja, das stimmt. Aber das, was den Film auch ausmacht, das ist diese kindischen kleinen Abenteuer, die sie erleben. Und zwischendurch aber dieser echt trocken ins Gesicht gewatschete, ernste Themenbereich. So dieses, hey, jetzt nach den Ferien, weiße Grundschule ist vorbei, wir gehen auf die weiterführenden Schulen und du machst die College-Kurse und wir anderen bleiben in den ganzen Werkskursen. Das heißt, die Gruppe wird sich aufsplitten. Und wie die darüber reden oder dass der eine wohl das Milchgeld in der Pause geklaut hat und klar hat er das geklaut, aber er wollte es zurückgeben und die Lehrerin hat ihn beschissen und das Geld ist hinterher doch nicht zurückgewandert, aber die kam mit einem neuen Rock zur Schule und er ist dann trotzdem dafür 3 Tage suspendiert worden, weil er einfach aus einer Verliererfamilie kommt. Es sind auch die Themen, die das Ganze irgendwie nochmal von der anderen Seite spiegeln. Der andere ist auch nicht besser. Der andere ist ja auch nicht besser, dieser... hat er mit der Brille, ich hab den Namen vergessen. Trent. War das Chris? Nee, Chris. Nee, Chris war der Blonde. Chris ist der mit dem weißen T-Shirt. Der mit der Brille, der ist total geistesgestört, fasziniert vom Militär und so, weil er... Ja, sein Vater ist ja irgendwie irre und der soll wohl die Normandie mitgestürmt haben. Ne? Das geistesgestört hat versucht, seinem Sohn das Ohr abzuschneiden. Ja. Und hat es abgebrannt. Am Ofen irgendwas war da, ne? Irgendwas war da mit dem Ohr. Ja. Ist doch uninteressant. Die Leute sollen den Film doch sehen und dann merken so, hey, die beim Podcast, die haben uns ja angelogen. Jetzt verklage ich die. Aber so. Jedenfalls bildet er sich die ganze Zeit ein, dass sein Vater ein Kriegsheld war oder irgendwie sowas. Und eigentlich, also wie ich das mitgekriegt habe, wissen eigentlich alle, dass er das wohl nicht war. Das muss ich selber drauf schließen, wie das wirklich festhaut ist. Nur die Sache ist, ich vergleiche den Film sehr mit Breakfast Club. Weil es zum einen zeigt es ganz klar, wie eine Zeitperiode war. Mhm. Und wie sich dort gelebt wurde. Aber auch wie Jugendliche oder Kinder in einem Alter, in einem Zeitpunkt einfach sind. Weil zum Beispiel die machen kindischen Scheiß und kindische dumme Sachen. Ja, aber die kriegen auch mehr mit als Vater, die Knarre klauen oder Zigaretten rauchen oder Alkohol trinken und so. Aber gleichzeitig kriegen sie mehr mit. Weil sie verstehen trotzdem Sachen wie halt, ja, wir werden ab den nächsten irgendwie unsere Leben auseinandergehen. Weil wir einfach in verschiedene Schichten geboren sind und so passiert das im Leben. Ja, gut, aber was ich finde diesen Grad in. Oder diese Ebene, auf der sie diese ernsten Themen diskutieren, finde ich zum Beispiel für mich nicht realistisch für Kinder in dem Alter. Ja, das authentischste Kind aus der Gruppe, oder die beiden authentischsten Kinder für mich aus dieser Gruppe, sind der Militärfreak und der Dicke. Der Dicke, der ist mit seinem Kopf die ganze Zeit nur bei, ach, ich möchte was Süßes essen und das ist mir viel zu anstrengend und lass uns doch den gemütlichen Weg gehen und bla bla bla und denkt gar nicht über die ernsthaften Sachen des Lebens nach, weil das einfach ein Kind ist. Der andere, der hat einen Knall weg, weil sein Vater ihm das Ohr weggebrannt hat. Dass bei dem irgendwo eine Macke locker ist, das ist klar. Aber die anderen beiden, die verhalten sich so wie 15-, 16-Jährige und nicht wie 12-, 13-Jährige. Also das ist zumindest mein Empfinden. Die sind für das, was sie im Film darstellen, in den Szenen, wo über ernste Sachen diskutiert wird, meiner Meinung nach einfach zu weit. Das kann auch sein, weil die gezwungen waren, schnell aufzuwachsen. Weil du hast ja den einen, der wegen den Umständen aus der schlechten Familie und alles muss er schneller dorthin kommen. Besonders dann auch noch mit seinem Bruder, der da in dieser anderen Gang ist. Ne? Ja. Also die müssten halt ein bisschen schneller aufwachsen. War natürlich dann auch in andere Zeiten, die 50er, wurde von Kindern natürlich anderes erwartet. Ja, das stimmt. Und dann die Sache, dass der Hauptcharakter, der von Will Wheaton gespielt wird, seinen Bruder verloren hatte und da einfach bloß die ganze Sache mit dem Tod, aber das heißt, er musste nicht schneller aufwachsen, aber von dem, wo er erklärt wurde, wird erklärt, dass er ist der eine Schlaue in der Gruppe. Richtig. Der eine Kreative, der auch eigentlich, die denken, er ist der Einzige, der wirklich weiter auf die Uni oder so gehen wird. Deswegen von ihm kann ich mir denken, dass er der Einzige ist, der halt schon nicht wirklich versteht, die tiefer gehenden Themen, aber schon über sie nachdenkt und dazu ein kleines bisschen halt in Gewissenskrisen und so reingekommen. Ich weiß nicht. Ich meine, sein Vater hat ihn ja offen konfrontiert damit. So, warum kannst du nicht Freunde wie dein Bruder haben? So, aber ich denke schon, dass er doch auch versteht und nicht nur über diese Dinge nachdenkt. So, weil er mit dem, sein Bruder war ja auch so ein ganz... ist ja Sportler gewesen, das war so dieses Sportass Stipendiumsaussicht und sowas, ne? Der war Footballer. Ja, genau, also, und der Vater war ja so unheimlich stolz auf ihn. Und dann ist er ja wohl irgendwie gestorben und... Ja, der hatte wohl einen Verkehrsunfall oder sowas, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, seitdem ist der Vater Einzige, der ihn verstanden hat. Weil... Ja, aber sein Bruder allerdings war zum Beispiel über die ganzen kreativen Ergüsse seines kleinen Bruders immer besonders... Erpicht und ja, der hat ihn ja auch gefördert. Ja, ne? Er war und immer hat gesagt, so, ey, hör mal, ne, du, richtig geile Geschichten, die du machst, richtig cool, mir hat's gefallen. Und, ne? Oder hier hast du meine Glücksbringer-Cappy von den Yankees und all sowas. Ne? Das ist, ey, ist deins, du machst das. Und das zum Beispiel war auch eine krasse Szene, wo er dann später dann auf die Straße geht, dann kommen diese Greaser-Typen da an und nehmen dem Jungen einfach dieses Cappy weg. Ja. So mit, was willst du dagegen tun? Ja, so, ja, danke. Ja. So, diese eine Lektion, dieses sich damit abfinden müssen, das ist, glaube ich, das, was mit den Ausschlag gibt. Ja, das stimmt. Es ist ja wieder ein Stephen King-Film, oder? Ja, es ist ein Stephen King-Film, tatsächlich, ja. Und es ja die Geschichte hieß, glaube ich, im Original The Body. Jetzt, The Body, genau. Die Sache ist ja, er ist ja eigentlich der König des Horrors, aber irgendwie ist er doch am besten, wenn er einfach bloß die Beziehungen zwischen Kumpels oder so am Schreiben ist. Es ist ja eigentlich auch nichts anderes als das. Mehr oder weniger. Shawshank's Redemption. Also die Verurteilten. Ja, das stimmt, richtig. Super, der beste Film aller Zeiten laut IMDb. Kann man auf jeden Fall verstehen, warum er dort oben ist. Und einfach bloß eine Geschichte von Freundschaft, die der wichtige Kerl ist. Er kann das wirklich gut schreiben, aber oh, das Ende, wie es ausgegangen ist. Mm-hmm. Wenn es an der Geschichte eins gibt, was ich auszusetzen habe, die Greaser. Ja. Einfach bloß eine Gang von Jugendlichen, die irgendwie zu bescheuert böse sind und dann, Spoiler, gegen Ende so nichts Einfluss auf die Geschichte eigentlich haben. Richtig. Wie Indiana Jones. Das war ja, so ab und zu lame, sieht man die einfach... Sie, ja, Entschuldigung, mach ruhig weiter. Nee, einfach so lame, wie die einfach bloß gegangen sind, wie, ja, oh nee, der hat eine Waffe, ja, wir gehen. Aber wir werden den Rest eures Lebens scheiße für euch machen. Bye. Ja, gut, ne, da ging es sicher nur darum, sich zu profilieren. Und der Grundgedanke von den vier Kids war ja auch, hey, wir finden die Leiche, wir bringen den mit. Und dann werden wir berühmt, wir kommen in die Zeitung, wir kommen vielleicht sogar ins Fernsehen, ne? Und das ist so der Anfangsmotivation für diese Reise gewesen. Und ja, natürlich, aber dieselbe Motivation haben die Greaser ja auch. Und während die das immer noch wollen, weil die einfach innerhalb von ein paar Stunden dahin gekommen sind, haben die anderen eine Zweitagesreise zu Fuß gemacht, die 20, 30 Meilen querfeldein. Und sind in dem Moment, also in diesen zwei, drei Tagen, sind die ja unglaublich gewachsen. Ich find's ja so toll, dass der Film anfängt mit, ich bin in diesem scheiß Kackdorf hier aufgewachsen, es hat 1281 Einwohner. Und an dem Tag war das für mich meine ganze Welt. Und die kommen wieder und dann ist es so, dieses Dorf ist unglaublich geschrumpft. Einfach weil die Welt drumherum einfach viel größer ist, weil sie viel mehr erlebt haben, über ernste Sachen diskutiert haben und. Das mag ich. Ich weiß nicht. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn heute nochmal gesehen, bevor wir aufnehmen. Aber ich hätte ihn noch einmal sehen müssen. Ich kannte den quasi noch aus dem FF. Ganz ehrlich. Also diese Geschichte mit dass sie gewachsen ist, ja richtig gut, natürlich, das ist ja die Stärke davon, aber ich meine, das bei den Greasers war es halt die Sache, was mich so gerissen hat, ist die ganze Zeit, über den kompletten Film, siehst du parallel zu der Geschichte der Jungen diese Greaser. Ja, das stimmt. Und es baut sich langsam auf, dass ich anfange, diese Pfade zu kreuzen und du kriegst einfach bloß mit, wie diese Jungen eigentlich ein kleines bisschen, also bei den Jungen kriegst du halt die Tiefe und so mit, aber bei den Gängern kriegst du bloß mit, was für Arschlöcher und sonst was die sind. Ja. Psychopathen, die sich irgendwie Kobras einritzen auf die Schultern mit Rasierklingen. Also, aber im Endeffekt sind das die kleinen pimmeligen Feiglinge, die dann, als sie die Pistole gesehen haben, ja wirklich Angst kriegen und wirklich gegangen sind, statt einfach nur erstmal nur aus dem Blickfeld zu verschwinden und die Jungs für später abzupassen. Ja, um die dann zu verprügeln und dann die Pistole wegzunehmen und die dann nochmal zu verprügeln und dann die Leiche zu holen. Das ist nämlich das, was ich zum Beispiel gemacht hätte, wenn ich einer von den Typen wäre. Ich meine, die nennen sich Snakes, ja, aber die sind kein bisschen, ich weiß nicht, die sind kein bisschen hinterfotzig. Nee, das sogar die Tunnel-Snakes sind schlimmer. Ja, Tunnel-Snakes rule, so sieht's aus. Ja. Ja, also es ist, das Ganze, es ist, also diese, das einzige Element, was nicht wirklich absolut weltendurchbrechend richtig super im Film ist. Ja gut, es geht sich ja, glaube ich, nur um die Bedrohung und diese Bedrohung, die dann dasteht, einfach abzuwenden. Und am Anfang haben sie sich, wie Ansgar schon gesagt hat, mit dieser Cappy, einfach dieses Abfinden mit der Situation, so, ich bin dem jetzt ausgeliefert. Und am Ende zeigen sie einfach, passend zu Ostern, Eier. Gut, sie haben eine 45er dabei. Das ist definitiv ein Grund, warum du dicke Cojones hast. Aber du kommst als Greaser halt auch nicht mit dem Messer zu Pistolen. Richtig, genau das. Nee, aber es ist halt, der eine zieht halt dieses Springmesser, ne, und will dem Kerl an die Kehle und dann gibt es den einen Schuss in die Luft und sagt, nein, ich will nicht euch alle erschießen. Nur dich, Kind. Nur dich. Nein, ich will euch zu Tode phasern. Richtig. Face auf Betäubung. Ich stelle mir das gerade vor, der ganze Film, so wie er war, nur Will Wheaton wird per CGI nochmal in diese Szenen reingebracht, so wie er heute aussieht. Oh. Den Film. Sofort, dreimal im Kino. Ach ja. Stand by Me, ja, der genau. Will Wheaton eines Sommers. Eine Sache, die ich nochmal erwähnen wollte. River Phoenix spielt den, wie heißt die Rolle? Christopher Columbus? Heißt die wirklich Christopher? Also der Typ in dem weißen Shirt, der beste Freund von ihm quasi. Der ist auf jeden Fall Chris. Chris. So, und der wird gespielt von River Phoenix. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist halt der kleine Bruder von Joaquin Phoenix gewesen. Und, der ist, glaube ich, irgendwann mal an Drogen und Alkohol auf einem Parkplatz verreckt. Name ist mir bekannt. Und war glaube ich, gerade dabei, sich ein richtig, also was doch eine recht ansehnliche und große Karriere im ja, halt Hollywood aufzubauen und ist dann da einmal leider Gottes, also gibt viele Fans, die sagen, oh Gott, nein, nicht River. Ich, wie gesagt, ich kenne nicht viele gute Filme von ihm, aber ich finde das, was er da dargeboten hat, obwohl ich der Meinung bin, in gewissen Phasen waren sie halt ihrem Alter voraus, fand ich super, fand ich top. Ja, ich denke mal, alle wir, die wir den Film gesehen haben, sind dem positiv gegenübergestellt. Dann müssen wir ihn ja langsam mal einordnen. Hier poste ich euch gerade die Liste, wie sie bisher besteht. Und wo würden wir denn dort einordnen? Das sind schon, bisher ist ja Wild Tales, Green Mile, Reservoir Dogs, Sunset Boulevard, Nada und The Min und In Their Eyes. Ja. Das ist dann schon 6 Filme, das heißt mit dem neuen sind 7. An welcher Stelle würdet ihr Stand By Me einschätzen? Ist es besser als Reservoir Dogs oder schlechter? Das ist jetzt ich will mal einsteigen, da ich da ähnlich wie für Angelo jetzt dieser Film so wichtig ist, war Green Mile für mich sehr, sehr einprägsam und wichtig. Und ich würde diesen Film jetzt Stand By Me definitiv in den Top 3 sehen und er würde Reservoir Dogs ersetzen. Okay. Als die Top 3. Also du bist auf 3. Bei mir wäre es Platz 2. Ich würde ihn noch über Green Mile setzen, eben weil umgedrehte Argumentation wie die Ansgar gerade geliefert hat. Ne? Also für mich ist Stand By Me. Dann haben wir jetzt also entweder haben wir eine Putt-Situation oder ein Mexican Standoff. Ja. Ja, das Interessante ist, meine Sache ist, mein Standpunkt ist eher, ich würde es unter Reservoir Dogs trotzdem sehen, auf 4. Oh wow, dann landet er auf 3. Ja, das heißt, wir sind sauber im Mittelweg bei 3. Er ist in den Top 3, alles ist gut, so muss er nur bleiben, wenn wir in 5 Jahren mit der Liste endlich durch sind. Ja, also gottverdammter Stephen King, du hast jetzt 2 der Top 3 Filme aller Zeiten. Ja. Sei stolz, bis wir drauf kommen, mehr Filme von dir zu sehen. Richtig. Weil du weißt, es sind ein paar von dir schlechte auch irgendwo dabei. Und wir wissen, dass Stephen King das hört. Einfach um das auszugleichen, werden wir die nächsten Filme einfach alle auf Platz 1 wählen, nur damit, ja, keine Ahnung, damit einfach um zu bullshitten. Einfach gar nicht angucken, einfach auf Platz 1 wählen. Ja. Ja, nie gesehen. Ich hab die Zusammenfassung mal gelesen. Ja, das finde ich gut, Platz 1. So, für den nächsten Film, was hofft ihr denn? Puh. Action, Drama, Komödie, was möchtet ihr haben? Eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Ich glaube, davon gibt es nicht viele auf den besten 250 Filmen der Zeit. Richtig. Ich möchte einen Film von der Liste. Das würde mir schon reichen. Ja. So, ja, dann schauen wir mal. Der Film, den wir haben, ist Nummer 213. Wir haben es wieder mal geschafft, ziemlich tief zu geraten in der Liste. Ja, komm, scroll dich. 213. Scroll dich. Ja, scroll dich weg. So, super. Roll. Na. Es gibt auch eine Suchfunktion. Oh, fuck yeah. Fast yeah. Oh, shit. Angelo, du bist fast richtig gewesen. Echt? Wir werden uns ansehen den 1984er Film. Batman? Terminator? Terminator. Yes! Was, wirklich? Terminator. Oh, den habe ich letztens erst gesehen aus Dafke. Oh Mann. Das ist doch gut. Jetzt muss ich ihn noch Terminator, mal. Mehr besser. Mehr Austrian. Oh yeah. Screw you too. Richtig, ich werde ihn mir auf jeden Fall auf Englisch angucken. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Da, da, da, da, da, da. Ja, sehr cool. Cool. Ja. Sven, sag doch auch mal was dazu. Ja. Hast jetzt fast über eine Viertelstunde nichts gesagt. Haben wir ihn vergrault? Ja, keine Ahnung. Nee, vielleicht kommt er ja noch zurück zum Tschüss sagen. Ja. Na? Tschüss? Ja, hallo? Nee, ich war gerade am Lesen. Deswegen. Ach so, ja, mehr ja. Bravo-Input. Schön, dass du uns die Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du das nächste Mal dir während des Podcasts einen runterholst, dann pack doch wenigstens das Mikro aus, dass das nicht alle Leute mal mithören müssen. Oder pack's auf Twitch. Auf Twitch? Oh, so wie der eine Typ, der vergessen hat, die Kamera nach dem Livestream auszuschalten. Und einfach aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Nee, der sich dann im Livestream dann einen runterholte, weil er vergessen hatte, die Kamera auszumachen. Ja, super. Der ist danach aus dem Internet verschwunden. Tja. So, kennt keine Sau mehr mittlerweile. Also jedenfalls, mach sowas, Sven, und dann bist du berühmt für eine kurze Zeit. Für eine sehr, sehr kurze Zeit. Keine Sorge, die Gerichte werden sich noch für immer an dich erinnern. Ja. Aber nächstes Mal Terminator, und so sind wir am Ende angekommen. Fangen wir mal alphabetisch an. A-N-G. Angelo, möchtest du denn jemanden grüßen, verlinken, Tschüss sagen? Ja, ich grüße alle Arnold Schwarzenegger-Fans, die gerade zuhören. Ich hoffe, ihr hört euch den nächsten Podcast an. Ich verlinke hiermit verbal einmal die gute Frau Zuckerschock nochmal, könnt ihr auf Facebook finden, könnt ihr im Internet finden unter zuckerschock-jimdo.com, glaube ich. Was macht die? Torten. Motivtorten, es gibt da Nerd-Torten, es gibt da Baby-Torten, Hochzeitstorten, cool. Alles mögliche. Torten. Tittentortenkunst, Tittentorten, es gibt tatsächlich Tittentorten, Leute. Top. Super. Top. Angucken. Like. Hashtag Zuckerschock. Und Herr Ansgar, hast du denn was zu verlinken? Projekte und so. Und Conan, what is best in life? Kacke Comics, I say. Mm. Checkt es aus. Man kann es lesen und ab und zu ist es bunt. Meistens aber nicht. Ich bin wenigstens ehrlich, ich habe keinen Bock, das anzumalen, wenn ich das schon zeichnen muss. Mir fehlen die Leute. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen, schreibt mir, dann machen wir das gemeinsam, dann kriegen wir vielleicht auch was. Wenn ihr ein Füllwerkzeug bedienen könnt und bedienen wollt, dann meldet euch echt. Ja, wir nehmen das Eimer-Tool. Halt doch die Fresse jetzt! So. Und von unserer Seite, ja, falls ihr das hier auf iTunes oder sonst was gefunden habt, wenn nicht, wir sind auf iTunes als der Knackpunkt. Oder was? Besucht uns bei knack.net. Oder bei Twitter als der_knackpunkt. Sonst YouTube sind wir auch noch zu finden als Knackpunkt Gaming bei ein paar Videos. Vielleicht kommt da demnächst was Neues dazu. Wer weiß. Ich hab morgen wieder Internet. Dann geht das. Hey. Oh yeah, das Moment, trifft sich. Wenn du jetzt kein Internet hast, wie bist du dann dabei? Also wenn der... Nee, jetzt ist ja gerade nur Surfstick, aber morgen habe ich dann wieder vernünftigen LAN-Anschluss und dauerhaften LAN-Anschluss. Der von ProSieben? Nein, immer noch der von Vodafone. Immer noch. Ja, hätte auch sein können, dass du, keine Ahnung, dass du ProSieben-Fanboy bist. So, also... Ja, oder Sat 1, oder warum immer so ein Surfstick hat. Nö, wurde ja soweit alles gesagt. Ich grüße alle Menschen, die mich nicht kennen. Das ist nett. Sie grüßen dich dann, nicht. Ja. Ich weiß. Dann grüßen wir noch alle T800. Nimm es nicht zu hart auf, aber die meisten Menschen, die dich nicht kennen, denen bist du scheiße. Hey, okay, das ist das Ende. Leute, danke für... Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns Kommentare da, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal über ein Thema diskutieren, das ihr vorschlagen möchtet, einfach mal drunter posten. Gucken, vielleicht greifen wir es auf. Habt, dann lasst es sein, das tun wir eh nicht. Richtig. Die meisten Kommentare, die sich aktuell finden, sind ja eh von uns. Also ihr merkt schon, wir sind ja mit am aktivsten gerade auf der Seite. Also, hey. Okay, ich habe noch gar nichts kommentiert. Muss immer anfangen. Ich die Fresse halten. Also vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, Ostern. Ausschalten. Ciao. Ciao.